Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 31. August 1792. Ich eile dir, eine Nachricht zu melden, die dir wichtig sein wird. Onkel Eira ist tot. Von den Folgen seines Todes weiß ich noch nichts. Nach Webers Äußerungen von dem, was er ihm ehemals gesagt hat, stehe ich mit 12.000 Talern in seinem Testamente. Sobald ich mehr weiß, erfährst du's gleich. Ein anderer bedeutender Vorfall ist, dass mir D. endlich erlaubt hat, einen Erklärungsbrief an H. zu schreiben. Ich habe es mit möglichster Schonung getan, alle Vorwürfe vermieden, bloß den Ton in einer Reihe von Briefen an D. als Veranlassung gebraucht, der D. und mir, ohne eine Veränderung bei ihm vorauszusetzen, unerklärbar sei, habe ihn aufgefordert, das, was er war und was er ist, streng und unbefangen zu vergleichen und, wenn er einen Unterschied finden sollte, ein Verhältnis abzubrechen, das seinen und des Lebensgenuss vergiften müsse, sobald es ihn nicht mehr würzen könne. Es bedürfe keines Geständnisses. Er werde verstanden, wenn er auf diesen Brief gar nicht antworte und seinen Briefwechsel mit D. abbreche. Mein Ton muß ihn überzeugen, dass sein Verhältnis mit mir von keinem Zwange seiner Neigungen abhängt, und selbst mit D. habe ich ihm die Möglichkeit einer künftigen Freundschaft nach Verfluss einer Zwischenzeit zu zeigen gesucht. Von seiner Antwort sollst du sogleich Nachricht haben. Hast du noch Interesse für den Magnetismus, so gibt es jetzt für dich vielleicht eine Gelegenheit mehr darüber zu erfahren. Graf Brühl und seine Frau kommen in den ersten Tagen des September nach Weimar, wo sie vielleicht ein paar Wochen bleiben. Wir erfahren dies durch Graf Hofmannsegg, und es scheint, als ob Hofmannsegg Brühl schon einiges mitgeteilt habe, was du gegen Ersteren über Magnetismus geäußert hast. Hofmannsegg rühmt sehr Brühls Ehrlichkeit und die Wichtigkeit der Kur, die er an seiner Frau gemacht haben soll. Der Gräfin traue ich nicht, aber für ihn wollte ich wetten, dass vorsätzlich aus seinem Munde kein unwahres Wort geht. Anhören kannst du doch beide. Dein Körner.